Die Wiederaufstehung Osiris. Das zweite Hyperborea bleibt unter dem polaren Fixstern unbeweglich innerhalb der Bewegung. Die Säule symbolisiert diese Tatsache. Auch das Zepter und der Thron aus Orchaikalkos, der Zwillingskönige, Castor und Pollux. Das Zepter wird dargestellt durch das Gedankenzeichen, die Rune Sieg. Midgard ist auf dem Berg Paradesha aufgebaut, das hohes Gebiet bedeutet. Dort erbaut der Herr des Gesetzes, der Dharma, Dharmaraya, Apollo Wotan Baldur, sein Schloss, das danach der Tempel sein wird. Hoheit ist der Titel desjenigen, der auf dem Gipfel des polaren Berges der Offenbarung in dem hohen Gebiet lebt. Und er ist Architekt, Erbauer von heiligen Gebäuden, wie das zentrale Gebäude von Hyperborea, auch in Ägypten, dem Iran, Griechenland. Das Zikkurat, die Menhire, die Dolmen, die Krummlech und die Pyramiden, jedes Denkmal dieser Art ist geweiht und magisch, wie es das Kastell des Berges, die Burg Friedrichs II. Von Hohenstaufen, Montsegur und die Burgen der Templer waren und wie es die Bauten Hitlers waren. Das Zepter symbolisiert die Achse des Pols, der Erde und der strahlenden Macht des Königs, die furchtbare Macht, die sich bei den Pharaonen zwischen den Augenbrauen konzentrierte, in der Gestalt einer Schlange und bei den polaren Ariern im Drachenauge, dem Friel, Vareno, Urna, das zentrale Feuer. Der Herrscher regiert und befiehlt unempfindlich, unbeweglich wie der Pol. Er ist der unbewegliche Motor der Schöpfung. Die Stadt hängt von ihm und der täglichen Verehrung des Feuers ab, des Rituals, das die Gesundheit von Poseidon, von Avalon, Midgard, Polsiedeland, Basilea, der geweihte Stadt von Hyperborea, der Gemeinschaft der Helden und eingeweihten Kriegern des Er-Wotan bewahrt. Die charakteristischen Merkmale der Hyperborea sind folgende: Unbeweglichkeit, Unempfindlichkeit, innere Ruhe, Gelassenheit, Herrlichkeit, Sieg, Schrecklichkeit. Wenn der König tätig wird, tut er es wie der Blitz, das Zepter ausstreckend und die Rune Sieg projizierend, der Blitzkrieg. Das sind die Zeichen der Unsterblichen. Doch damit der hyperboreische Arier dies auch wirklich sei, genügt es nicht durch die Erstgeburt, er benötigt die Einweihung, er muss durch den mystischen Tod gehen, um ein zweites Mal geboren zu werden. Nur dann wird er wieder erstanden und unsterblich sein. Er wird durch den schwarzen Hohlraum, durch die polare schwarze Sonne herausgetreten sein, durch Sunya, die Leere, durch das Fenster der Venus und wird nun nach freiem Willen ein- und austreten können. Er wird Chakravarti sein, der Herr der Chakras, Raya Dharma, der Herr des Dharma, er wird wir sein. Nur beim eingeweihten Arya stimmen Kaste und Rasse mit der Farbe überein, mit Varna. Somit kann der Pontifex, die Brücke zwischen zwei gleichzeitigen Welten, geweiht werden und die Formel verdienen, die noch im Rig Veda bewahrt wird: Bleibe standhaft und felsenfest, weiche nie zurück, felsenfest wie der Berg Meru, wie der Himmel selbst, wie der Polarstern. Halte die Macht fest in deiner Faust, der Berg ist standhaft, der Himmel ist es, und standhaft ist auch der König. Standhaft bis zum Ende war der Führer der Arier. Dort in der Morgendämmerung der Jahrhunderte, im Garten der Iduna, hat der arische Held, der Verbannte, der Wallfahrer, der Sehnsüchtige der verlorenen Welten und der ewigen Liebe, der Wotan-Krieger, die polare Einweihung des Amor erhalten. Die hyperboreische Magierin, die Walküre, machte es beim nächtlichen Lagerfeuer und beim Baume Yggdrasil möglich. Die jungfräuliche Priesterin verwandelte sich in das Feuer von Agni, um ihn zu durchtränken, zu neuem Leben zu erwecken, ihn mit dem Sohne des Menschen, dem Sohne des Todes zu schwängern, der Einzige, der ihm die Unsterblichkeit geben kann. Dieser Sohn ist in Wirklichkeit Sohntochter, es ist El-Ella. Wir sprachen bereits über die Einweihung des Amor und werden es wieder tun, wenn wir uns mit dem Gral und den Minnesängern beschäftigen, in Verbindung mit der Esoterik der SS. Sie entstand dort im fernen und verlorenen polaren Hyperborea wie ein in der Erinnerung des Blutes bewahrtes Geheimnis, das mit dem Gral durch die über die Venus gekommenen Göttlichen überbracht wurde. Thule ist der magische Punkt der Hochzeit, wenn El und Ella sich vermählen. Poseidon, der Gott des Meeres, umgibt den heiligen Kontinent mit einem Band. Er ist der Vermählte, er ist Wotan. Die Hochzeit und der Tod sind unauflöslich vereint. Die magische Hochzeit und der mystische Tod, die die zweite Geburt des Arias, des eingeweihten Kriegers, möglich machen. Dieses Mysterium drückt sich in Runen aus, in dem Namen von Osiris, der Wotan ist. Als die letzten Reste des polaren Hyperborea verschwanden, zogen die Nordisch-Polaren bis nach Ägypten, wo sie die Sphinx und die Pyramiden erbauen und die erste Dynastie gründen. Osiris ist Wotan, das Wotan-Mysterium, das am Baume Yggdrasil gekreuzigt wurde. Wir sagten es schon, Os, Ir, Is. Es ist alles da. Die Teilung von El Ella und El Ael, auch ihre Wiedergewinnung, die Wiederauferstehung. Die Rune Os ist die Rune Wotans, die vierte des Futhark. Sie besagt, die Kraft deines Geistes gibt dir die Freiheit. Ir ist der Tod, Is die Rune der Gemahlin. Im osirischen Mythos teilt sich der Gott El Ella mystisch, zerstückelt sich. Die runische Einheit geht verloren, die Zahl 3, der Türkreis, ist zerstört. Sie trat zum Tanze heraus, sich selbst mit der doppelten Rune Is-Is behauptend, Isis, die Göttin Mutter. Aber wessen Mutter? Niemandes. Denn der Sohn Horus ist der Sohn von Os, das heißt von Osiris nach der Teilung, der Sohn des Menschen. Auf diese Weise ist Horus Osiris selbst wiederauferstanden. Das sagt die Formel, die am Tempel von Ramses II. Geschrieben steht. Ich bin ein Sohn, der den Kopf seines Vaters in Stein gemeißelt, der denjenigen zeugt, der ihn gezeugt hat. Horus ist der Sohn des mystischen Todes. Ir in der Mitte zwischen Os und Is, daher ein Produkt von beiden, nur umgekehrt, von Osiris gezeugt. Als Ella aufbricht, blieb El schwanger zurück mit dem Sohn des Todes, Ir, des Sohnes des Menschen, des Sohnes der Wiederauferstehung und der Unsterblichkeit. Der auferstandene Osiris ist in Wahrheit Horus, der Astralkörper mit einem modellierten Kopf, den der Isis, das Gesicht der Geliebten, androgyn und unsterblich, wie auch Isis in dem Prozess dieser runischen Einweihung sein wird, auch dank der Rune Ir, der Einweihung der Liebe und des Todes. Das alles ist dasselbe wie die Kreuzigung Wotans am Baume Yggdrasil, am Baume Ir-Man-Sol, Tod, Mensch, Wiederauferstehung. Der mystische Tod des Helden erfolgt mit seiner Verkörperung in den irdischen Menschen, Homo Terremus de Terra, die die Wiederauferstehung im totalen Menschen, den Absoluten, Homo Coelestis de Coelo, möglich macht. Tod und Wiederauferstehung. Horus ist der goldene Sohn, ist der Körper der Unsterblichen, Sahu, Vraya, die Tunika, die unverdorbene Substanz.